Erster Gott segnete Noah und seine Söhne. Er sagte zu ihnen, habt viele Kinder. Füllt die Erde. Zweiter, alle Tiere auf der Erde sollen Angst vor euch haben. Auch die Vögel und die Fische. Ihr habt Macht über sie. Dritter, ihr dürft alle Tiere essen, die leben. Ich gebe sie euch, wie ich euch Pflanzen gebe. Vierter, aber esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist. Fünfter, wenn jemand euch tötet, werde ich das rächen. Wenn ein Tier einen Menschen tötet, werde ich das rächen. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, werde ich das rächen. Sechster, wer einen Menschen tötet, soll auch sterben. Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Siebter, habt viele Kinder. Werdet viele Menschen auf der Erde. Achter, dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen. Neunter, ich mache einen wichtigen Vertrag mit euch. Und mit euren Kindern und Enkeln. Zehnter, dieser Vertrag ist auch für alle Tiere. Für Vögel, Vieh und wilde Tiere. Für alle Tiere, die aus der Arche kamen. Elfter, ich verspreche, eine große Flut wird nie wieder alle Lebewesen töten. Es wird nie wieder eine Flut geben, die Erde zerstört. Zwölfter, Gott sagte, das ist das Zeichen für meinen Vertrag. Es ist für mich, für euch und für alle Tiere. Es ist für alle Zeiten. Dreizehnter, ich setze meinen Regenbogen in die Wolken. Er ist ein Zeichen für den Vertrag zwischen mir und der Erde. Vierzehnter, wenn ich Wolken am Himmel mache und der Regenbogen erscheint, fünfzehnter, dann erinnere ich mich an meinen Vertrag. Ich erinnere mich an euch und alle Tiere. Das Wasser wird nie wieder eine Flut sein, die alles Leben zerstört. Sechzehnter, wenn der Regenbogen in den Wolken ist, sehe ich ihn. Dann denke ich an meinen ewigen Vertrag. Er ist zwischen Gott und allen Lebewesen auf der Erde. Siebzehnter, Gott sagte zu Noah, das ist das Zeichen für den Vertrag. Er ist zwischen mir und allen Lebewesen auf der Erde. Achtzehnten, Noahs Söhne, die aus der Arche kamen, waren Sem, Hem und Japhet. Hem war der Vater von Kanaan. Neunzehnter, das waren Noahs drei Söhne. Von ihnen kamen alle Menschen auf der Erde. Zwanzigster, Noah war ein Bauer. Er pflanzte einen Weinberg. 21. Er trank Wein und wurde betrunken. Er lag nackt in seinem Zelt. 22. Hem, der Vater von Kanaan, sah seinen Vater nackt. Er erzählte es seinen Brüdern draußen. 23. Sem und Japhet nahmen ein Tuch. Sie legten es auf ihre Schultern. Sie gingen rückwärts und bedeckten ihren Vater. Sie sahen ihn nicht nackt. 24. Noah wachte auf. Er erfuhr, was sein jüngster Sohn getan hatte. 25. Dann sagte er, Kanaan soll verflucht sein. Er soll der Diener seiner Brüder sein. 26. Er sagte auch, Gott von Sem sei gelobt. Kanaan soll ihr Diener sein. 27. Gott soll Japhet viel Platz geben. Japhet soll bei Sem wohnen. Kanaan soll ihr Diener sein. 28. Noah lebte nach der großen Flut noch 350 Jahre. 29. Noah lebte insgesamt 950 Jahre. Dann starb er.